Moin, moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt. Eigentlich wollte ich ja erst morgen einen neuen Podcast machen, aber da ja, im Fernsehen eigentlich nichts Interessantes drin ist. Deutschland sucht den Superstar. Gleich kommt noch, ich bin ein Star, holt mich hier raus, aber ich kann diese Grütze langsam wirklich nicht mehr sehen. Wie immer, erstmal einen lieben Gruß an meinen Flügelmann Frankie aus Bockum, der uns immer oder mich immer auf Apple iTunes, glaube ich, heißt das. Ja, ne? Mittlerweile sind wir, ach, ich weiß gar nicht, auf 12, 13 Plattformen gelistet, auch in den USA. Und ja, unsere Hauptplattform ist halt Spotify. Die Corona-Zahlen steigen von Tag zu Tag. Man kann es langsam wirklich nicht mehr hören. Und ich denke mal, das wird noch alles ein ganz schlimmes Ende nehmen. Unser Studiohund Elli ist jetzt erstmal bei ihrer Mama, wird aber uns am Mittwoch wieder besuchen. Und dann, ja, dann geht hier in unserem Studio wieder die Sonne auf. Die kleine Süße war jetzt über einen Monat bei mir, bei uns, und ja, da fehlt einem dann doch was. Keinen haarigen Hintern mehr oder keine Hundehaare mehr im Bett. Keinen haarigen Hintern mehr, den man kraulen kann, und keine kalte Nase, die einen morgens früh anstupst, dass man aufstehen soll, weil sie Hunger hat, und keine warme Zunge, die einen ableckt. Ja, da kann man sich dran gewöhnen. Fitnessstudio ist bei mir jetzt auch seit, ach, ich glaube seit 2 Jahren eine Ruhepause. Und ja, es fehlt einem doch was. Ne? Und ich sage, am Anfang konnte man noch bei Benefit, wenn man reingegangen ist, musste man eine Maske tragen beim Umziehen, und dann auf der Trainingsfläche, dann konnte man die Maske abziehen. Aber mittlerweile muss man selbst auf der Trainingsfläche ja eine Maske tragen. Und ich gehe ja normalerweise eine Stunde erstmal auf den Stepper, um warm zu werden, oder aufs Laufband. Und ich tue ja nicht irgendwie für den Mount Everest Bestieg, sagt man das? Bestieg? Besteigung? Mount Everest Besteigung trainieren. Und dann mit Maske dann auf den Stepper gehen. Also ich glaube, da falle ich dann nach 5 Minuten vom Laufband oder vom Fahrrad. Und ich sage, die Sauna fehlt mir, die Sonnenbank fehlt mir. Training fehlt mir auch, klar. 2 Jahre lang nicht da gewesen, 10 Kilo zugenommen. Ja. Aber was will man machen? Ich habe jetzt nochmal Ruhepause bis April, und dann müssen wir mal, oder ich muss dann mal weiter gucken, dann, ob ich dann wieder Ruhepause mache oder ob man dann wieder trainieren kann. Aber ich denke mal, das wird sich noch bis zum Ende des Jahres hinziehen, durchziehen. Bin schon die ganze Zeit nach einem neuen Jingle am Suchen, also für die Anfangssequenz, und habe da so ein paar Stück mir schon rausgesucht. Nur, obwohl es von einer Seite ist, die GEMA-frei, also ohne Copyright ist, werden dann manche Sachen auf Spotify nicht hochgeladen. Und weil das ist unsere oder meine Hauptzielgruppe, obwohl, wie gesagt, bei Apple iTunes auch. Ich glaube, mit USA zusammen habe ich jetzt so 1000 Abonnenten. Und das wundert mich, weil in den USA, gut, in den USA sind auch ziemlich viele deutschsprachige, wollte schon sagen Urlauber, aber Leute, die Deutsch sprechen. Und ja. Freut mich auf jeden Fall, dass ich auch in USA Zuhörer habe. Mal einen ganz lieben Gruß über den Teich. Und ja, ich muss morgen mal gucken. Also irgendwie muss ich mir mal ein paar neue Sachen einfallen lassen. Und aber durch die Corona-Zeit und so, das ist alles scheiße. Bin schon auch die ganze Zeit am Probieren, ein neues Profilbild zu machen. Moment habe ich ja noch das Schwarz-Weiße mit den toten, kalten Fingern über dem Gesicht. Hab's aber schon mal geändert, aber irgendwie wird das nicht übernommen. Und ich werde, sage ich, gucken, wie morgen das Wetter ist und so. Mal gucken, ob ich auf meinem YouTube-Kanal nochmal was Neues hochlade. Ich würde gerne nochmal ein neues Lied aufnehmen. Aber ich mache das ja immer mit dem Handy und tue das dann nochmal musikalisch. Sagt man musikalisch? Ne? Auf jeden Fall tue ich das dann nochmal ein bisschen bearbeiten, damit sich das, wie nennt man das denn? Damit sich das nochmal ein bisschen besser anhört. Und sag, wenn ich dann singe oder das mit dem Handy aufnehme und so, ich mache immer nur einen Versuch. Und dann lade ich das hoch und ja, mal gucken. Ich muss mal morgen schauen, ob ich nochmal irgendwie was Schönes, was meiner Stimme entspricht, nochmal. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was meiner Stimme entspricht, raussuche und dann hochlade. Ne? Ja, ich hatte ja schon mal, glaube ich, voriges Jahr gesagt, mich wollte ja mein Radio. Ein Internetradio hatten mal angefragt, ob ich bei denen nicht Lust hätte mitzumachen und so, aber da habe ich keine Zeit für. Doch, ja, oder Nerven für und so als Radiokommentator, weil mich da viele angeschrieben hatten. Ich hätte eine sympathische Stimme, die fürs Radio gemacht wäre. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, aber im Moment. Muss ich mich erstmal auf mich konzentrieren und gucken, dass ich meine Plauze wegkriege. Und ja. Gut, das war's jetzt erstmal. Ich guck mal, vielleicht mache ich morgen mal einen anständigen Podcast. Ich muss erstmal ein anständiges Jingle raussuchen. Und ja, in diesem Sinne, thank you for watching. Ich weiß immer nicht, sag mal, for watching oder for listening? Nee, watching ist, wenn man was sieht, ne? Also, thank you for listening. Have a nice day und in diesem Sinne bleibt mir gewogen. Ja, Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt. Ich bin raus. Ciao.